Naja, ich fänd's einfach toll, wenn's mal losgehen würde. Aber Frankie mit seinem Falsett-Tenor später das Markenzeichen der Four Seasons. Frankie wird noch warten müssen, um wie seine Kumpels rauszukommen aus ihrem Arme-Leute-Viertel in Belleville im US-Bundesstaat New Jersey. Es wird hart, bis sie endlich in den Charts landen. Das ist verrückt, es muss doch irgendein Club geben. Vergesst das mit den Clubs, was wir wollen ist ein Plattenvertrag. Was für ein Plattenvertrag, wir schaffen es ja nicht mal in eine scheiß Bowlinghalle. Und dann, nach vielen Gigs hier, da, dann der Durchbruch. Hey, Crew, wir haben was für dich, ja? Hör zu. Sherry. Sherry, der Four Seasons Hit von 1962. Es folgten Walk Like a Man, Big Girls Don't Cry und. 1990 wurde die Band in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Clint Eastwoods Film ist die Adaption des erfolgreichen Broadway-Musicals, das außer John Lloyd Young als Frankie Valli auch andere Darsteller schon im Musical gespielt und gesungen haben, mag die Präsentation der Musik im Film wohl erleichtern, das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die schauspielerische Ausdruckskraft von Young, Eric Burdon oder Michael Lomanda einigermaßen mittelmäßig ist. Wenn dann Christopher Walken als Mafia-Boss die Szene betritt, da kommt dann ein ganz anderer Ton in den Film. Doch die Frage ist, Clint Eastwood und Popmusik, wie geht das zusammen? In Eastwoods Regiedebüt Sadistico von 1971 ruft eine Frau jede Nacht den DJ eines Radiosenders an und bittet ihn, die Jazzkomposition Misty von Errol Garner zu spielen. Der Jazzfan trifft in Sadistico in gewisser Weise auf den Westernhelden, denn der DJ, gespielt von Regisseur Eastwood, lässt am Ende seinen weiblichen Fan über den Balkon fallen. Tja, eine Art Credo des Filmemachers, der vor Jahren einmal sagte, dass der Western und der Jazz die einzigen wahren Kunstformen seien, die Amerika hervorgebracht hat. Western hat Clint Eastwood nun jede Menge gedreht. Mit seinem grandiosen Film Bird von 1988 verbeugt er sich allerdings auch tief vor dem Jazz-Saxophonisten Charlie Parker. Ein paar Jahre vor Bird hat Eastwood mit Honky Tonk Man eine Hommage an die Country-Musik inszeniert. Und der Teil Piano Blues in Martin Scorseses großer Blues-Dokumentation von 2003 stammt ebenfalls von ihm. Also noch einmal, warum nun mit Jersey Boys die zum Film gewordene Begeisterung für eine stromlinienförmige, typisch amerikanische Popband der 1960er Jahre? Das lakonische Statement von Clint Eastwood, er möge die Four Seasons Musik. I love the Four Seasons music. It was fun to revisit it. Und es habe ziemlichen Spaß gemacht, sich ihr wieder zu widmen, hilft da nicht weiter. Erst bei genauerem Hinschauen zeigen Bird, der Jazzfilm, Honky Tonk Man, der Country-Musikfilm und die Blues-Dokumentation, was sie mit Jersey Boys gemeinsam haben. Sie erzählen etwas Uramerikanisches, diesen Topos, vom Tellerwäscher zum Millionär, in Reinkultur nämlich. Wenn Frankie Valli im Film sagt, naja, ich fänd's einfach toll, wenn's mal losgehen würde, so beschreibt das, wie einer alles geben muss, um nach oben zu kommen, das heißt heraus aus dem Milieu von New Jersey. Die Jungs werden Stars, Popstars. Das ist die helle, die lichte Seite, während Charlie Parker oder der Country-Musiker in Honky Tonk Man scheitern. Nicht das Scheitern der Musik, der Kunst ist gemeint, sondern das des Menschen, der stirbt. Vielleicht wirkt Frankie Valli im Film auch deswegen so glatt, ein wenig langweilig, weil er überlebt, es vom Jungen aus New Jersey tatsächlich zum Millionär schafft, weil sich der Satz des alten Mafia-Paten Christopher Walken tatsächlich bewahrheitet. Eine Stimme, wie du sie hast, ist eine Gabe Gottes. Die Welt wird diese Stimme hören, ist dir das klar? Und dann sagt der Mafiosi seinem Liebling, der ihn zu Tränen rührt, mit seiner Stimme noch, keine Sorge, wenn du dich richtig reinhängst, ergibt sich schon alles. Clint Eastwood erzählt in Jersey Boys genau davon, von der Mühsal des Aufstiegs, der Arbeit, dem Schweiß, den Tränen, den Rückschlägen, den Entfremdungen, den Familienbrüchen, von all dem also im Kern, was wie ein Kontrapunkt zu dieser oberflächlichen, lebensbejahenden Leichtigkeit der Four Seasons Songs steht. Das Leben trifft auf die Poplüge. Und so wirft Clint Eastwood, dem Starruhm nun alles andere als fremd ist, einen Blick auf den Starruhm der Four Seasons. Zelebriert dabei allerdings eine mitunter recht glatt wirkende Oberfläche, die die Schablone der Herkunft aus der Musical-Vorlage nicht wirklich abwerfen kann. Aber keine Sorge, in Jersey Boys fängt zumindest keiner an, mitten aus dem Dialog heraus zu singen. Who loves you, pretty baby? Und die alten Songs, naja, mitunter haben sie ja noch etwas. Who loves you, pretty mama? Who's always there to make it right? Who loves you, pretty? pretty baby.